Kapitel 6. Die riskante Finanzmechanik der Signa, warum sich hohe Gewinne so rasant in satte Verluste verwandelten. Leonard Dobusch ist ein Professor, wie ihn Studenten und Studentinnen der Betriebswirtschaftslehre eher selten kennenlernen. Ein lebendiger Mann, der im Wiener Kaffeehaus Eiles in der Josefstadt seine Bekannten herzlich umarmt, mit einem Blog Moment.at, Videos und Podcasts längst aus der Fachnische herausgetreten ist und einen Sitz im ZDF-Verwaltungsrat innehat. Aber seine Professur an der Universität Innsbruck hat er nicht für Medienarbeit bekommen. Der Mann hat auch fachlich etwas drauf und er traut sich, in heiklen Fragen Stellung zu beziehen. So äußerte er nach einer Bilanzanalyse schon 2020 auf seinem Blog Zweifel am damals noch weitgehend unbestrittenen Geschäftsmodell René Benkos. Dobusch analysierte, dass aus der Immobiliensparte Prime Selection spätestens 2019 mehr Geld heraus als hineinfloss. Die Dividenden, satte 6% auf den Anteilswert oder 201 Millionen Euro, wurden aus der Substanz bezahlt oder aber mit neuen Krediten finanziert. Ein Gesellschafter der Prime Lease, skeptisch geworden, 2023 einige seiner Leute nachrechnen und kam sogar zu dem Ergebnis, dass die Immobiliensparte schon seit Ende 2017 einen negativen Free Cashflow erzielt habe. Und ein zu der Zeit führender Manager der Signa und enger Vertrauter Benkos bestätigt, dass die Signa in diesen Tagen begann, ihr Geschäft bilanziell zumindest auszureizen. Regelrecht alarmierend liest sich der Bericht des Gesellschafters für die Jahre 2017 bis 2022. Der Free Cashflow, also der Cashflow, der nach Zahlung der operativen Kosten und Kapitalausgaben übrig bleibt, ist über den gesamten Zeitraum deutlich negativ. Dies spiegelt wider, dass die Aufwendungsgewinne zahlungsunwirksam bleiben, das heißt aufgewertete Objekte nicht regelmäßig in ausreichendem Umfang verkauft wurden, heißt es in der Analyse. Aufgefangen wurde das Minus demnach nur über die Aufnahme neuer Schulden und neuen Eigenkapitals. Es geht dabei Jahr für Jahr um hohe Summen. 2017 sei der Free Cashflow mit 449 Millionen Euro im Minus gewesen. 2022 sind es gar 959 Millionen Euro. Warum aber wollten es Ende der 2010er Jahre weder Gesellschafter noch viele der Signa Manager genauer wissen oder verlangten gar Änderungen am Geschäftsmodell? Für einen Manager, der vor allem in der Holding der Signa eine bedeutende Rolle spielte und mit vielen Geldgebern Kontakt hatte, ist die Antwort klar. Das Immobiliengeschäft sei eine Bonanza gewesen, in der Anteilseigner hohe Dividenden kassieren konnten. Man genoss also die Gewinne und schwieg. Wer zweifelte, behielt es für sich. Nach außen verkündete die Signa ein Rekordjahr nach dem anderen. Immobilienwerte, Handelsumsatz, Gewinne, alle Zahlen kannten nur eine Richtung. Es ging so steil nach oben wie das Chrysler Building in New York, in dem sich Benko gerade 50% der Anteile gesichert hatte. Die gesamte Gruppe erzielte 2019 einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. Der größte Teil davon, 838 Millionen Euro, kam von der Prime. Zahlen, die das positive Bild störten, wurden öffentlich nicht oder sehr viel später publiziert. Die Differenz zwischen dem hohen veröffentlichten Gewinn und dem negativen Free Cashflow, wie Dobusch und der Prime-Gesellschafter ihn berechnet haben, klingt für Nicht-Betriebswirtschaftler erst einmal irritierend. Die Erklärung dafür ist aber simpel. Während der Free Cashflow den Zufluss oder Abfluss der liquiden Mittel aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit angibt, ist der Gewinn oder Verlust von vielerlei Einflüssen abhängig. So können Verluste entstehen, wenn eine Firma Abschreibungen oder Wertberichtigungen auf Firmenteile vornimmt. Oder es können Gewinne nach oben schnellen, wenn Vermögenswerte wie die Signa Prime Immobilien 2019 um 933 Millionen Euro höher bewertet werden. In beiden Fällen, Abschreibungen oder Zuschreibungen, fließt kein Geld. Wer also wissen will, wie gesund eine Firma aktuell ist, für den ist der Free Cashflow der bessere Gradmesser. Denn ist er einige Jahre negativ, geht einem Unternehmen die Puste aus. So war es auch bei der Signa. Auch wenn das bis heute Vorstände wie der langjährige Finanzchef Manuel Pirold anders sehen und zumindest bis zum Jahr 2022 von einer soliden Bilanz sprechen. Offensichtlich aber ist, mit den Jahren ging es für die Signer mehr und mehr nur noch um ein Thema, die Geldbeschaffung. Das veränderte auch die Arbeitsweise Benkos. Kümmerte er sich bis in die späten 2010er Jahre auch um neue Immobilienprojekte oder um strategische Fragen im Handel, so nutzte er seine Zeit in den letzten Jahren vor allem zur Pflege alter Investoren und zum Gewinnen neuer. Benko musste ständig frische Milliarden organisieren, um nach außen wie nach innen gegenüber seinen Geldgebern den Schein des hoch erfolgreichen und gleichzeitig dividendenstarken Wachstumsunternehmens wahren zu können.